Der Maler. Ich saug dich auf mit meinen Augen, ziehe dich in mich hinein, spüre deine Zunge an meinem Gaumen, sie streichelt mich ganz sanft, ganz fein. Dein Züngeln kitzelt, doch lachen muss ich nicht. Du leckst meine Lippen, dein warmer Speichel fließt schamlos in mich hinein. Dein Pinsel gleitet über meinen Rücken. Jetzt strömt das Blut, die Hände bitzeln. O Wonnen, o Welt, o Musik. Meine Sinne wirbeln in der Maiennacht. So farbenfroh ist dieses Prickeln. Ich wünschte mir, es bliebe immer so. Der Küchentisch stöhnt unter den Liebkosungen. Ich kann das Brummen des Kühlschranks noch vernehmen. Ganz gleichmäßig und rhythmisch summt er vor sich hin. Ich pendel mich aufs Brummen ein, spür deine kalte Nase auf meinen Lippen. Tief atmest du mich dabei ein. O Maler, du bist still in mir versunken, fast metaphysisch kletterst du in meine Seele rein, in mich hinab, lässt los, lässt fallen, vergiss dabei Raum, Zeit und Wirklichkeit. Ich lasse los, ich lass mich fallen, bin eins mit dir. Jetzt bist du ich und ich bin du.